Wie? Wäre denn damals mit der formalen Kanonisation gewisser Schriften alles erledigt und in Ordnung gewesen? Hätte die allerwichtigste Aufgabe nicht immer noch fordernd vor der Kirche gestanden, die Herstellung eines festen, einheitlichen Wortlautes der kanonisierten Schriften? Wieder einmal vorausgesetzt, es hätte überhaupt so bald zu der heillosen Textverwirrung kommen können, was im wirklichen Leben der ersten Christen unmöglich gewesen wäre, dazu musste man sich nicht bloß in dieser oder jener Gemeinde sagen, so kann es nicht weitergehen, hier muss schnellstens Ordnung geschaffen werden. Die gesamte Christenheit musste unbedingt größten Wert darauf legen, den verwilderten Text wieder zu reinigen und zugleich einheitlich zu gestalten. So dumm oder so gleichgültig wären jene Zeitgenossen gewiss nicht gewesen, dass sie nicht nur den Vorteil, sondern auch die Notwendigkeit eines festen, einheitlich lautenden Textes übersehen hätten. Und wie schnell und einfach war in jener Frühzeit eine solche Aktion durchzuführen? Man brauchte nur nach den Autographen der Briefe und Evangelien zu greifen und dem ganzen Variantenspuk war über Nacht ein Ende bereitet. Denn das ist ja wiederum ein tiefes Geheimnis. Warum befragt man nicht die Originalschriften? Warum tat damals, kaum 100 Jahre nach der Niederschrift, alle Christenwelt so, als hätte es überhaupt keine Autographen gegeben? Selbstverständlich hat es die neutestamentlichen Autographen gegeben, erwidern die Theologen. Die Urschriften waren aber leider damals schon verschollen. Auch schon in den ersten Jahrhunderten finden wir keine sichere Spur, dass sie, die Urschriften, noch vorhanden und bekannt waren. Sonst hätten sich die Kirchenlehrer wie Tertullian, Origenes und andere im Streite mit den Heretikern über den Text gewiss auf die Autographen berufen. Die Urschriften mussten also unheimlich schnell wieder verschwunden sein, und zwar alle Urschriften der kanonischen Bücher. Es gibt Erklärer, die meinen, solch schnelles Verschwinden sei keineswegs verwunderlich, denn die Originale seien in den Verfolgungszeiten den Christen entrissen und vernichtet worden. Gewiss müssten viele christliche Schriften aufgestöbert und vernichtet worden sein. Sicher hätten aber auch die Christen in schweren Zeitläufen rechtzeitig Vorsorge getroffen, um in erster Linie die Autographen zu verbergen und zu retten. Unmöglich hätten alle Originale in so kurzer Zeit zugrunde gehen können. Bekanntlich sollen in jener frühen Epoche, als aber bereits von den Urschriften kein Blatt mehr vorhanden war, die Verfolgungen der Kirche noch erträglich gewesen sein und sich nur erst in kleineren, lokal begrenzten Aktionen ereignet haben. Überdies wurde damals auch die erste Serie der unmittelbaren Abschriften aus den Originalen existiert haben, die fast den Rang und Wert der Autographen besessen hätten. Aber gut, vertrauen wir uns noch einige Augenblicke der gefälschten Überlieferung an und lassen wir uns einreden, dass man in den Kirchengemeinden schon im 2. Jahrhundert nichts mehr von den vorhandenen Originalen und Erstschriften wusste. In jener Zeit also versuchte man hier und dort der weiteren Verwilderung des Textes Einhalt zu tun. Doch wie sollte man den löblichen Vorsatz ausführen? Nun, es stand völlig im Belieben, wie ein Urchrist, der Lust dazu verspürte, die Sache anpacken wollte. Wir überlassen jetzt wieder Kenyon das Wort, der uns zeigen wird, dass tatsächlich die Revisoren ihre Aufgabe ganz individuell lösten. Der A-Text, auch byzantinischer Text, hier Codex A, einer der Hauptzeugen hinsichtlich der Evangelien, sonst wird A vertreten durch die Mehrzahl der Majuskeln und fast alle Minuskeln. Einige Revisoren sahen ihre Aufgabe im Wesentlichen darin, den Text so klar und verständlich wie möglich zu machen. Das Ergebnis war ein glatter, gut lesbarer Text, der freilich vieles von seinem ursprünglichen Charakter eingebüßt hatte und von diesem in den Einzelheiten recht erheblich abwich. Auf diese Weise ist ein Text wie der A-Text entstanden. Dieser Text, der dann in den verbreitetsten, den Textus Receptus, einmündete, ist im fortschreitenden Maße durch Revision verändert worden. Das bedeutet nicht, dass diese Revision ein planmäßiges Unternehmen zu einer bestimmten Zeit war. Sie stellt vielmehr das Ergebnis von Kräften und Bestrebungen dar, die während einer langen Zeit einwirkten, zum Teil waren es unbewusste Bestrebungen. Recht klug wird leider niemand über die nicht planmäßige und teilweise sich unter unbewussten Bestrebungen vollziehende Geburt dieser sogenannten byzantinischen Textfamilie. Es ist eben doch recht schwer oder besser unmöglich, ein künstlich geschaffenes Problem auf natürliche Weise lösen zu wollen. Der B-Text, auch neutraler oder alexandrinischer Text, Hauptzeugen die beiden Kodizes B und S. Nach Kenyon verdankt die Urkirche diesen Text einem geschulten Gelehrten, dessen Leitsatz die Genauigkeit, nicht die Erbaulichkeit ist. Er bemüht sich, die ältesten ihm erreichbaren Handschriften einzusehen und deren Lesarten im Lichte kritischer Wissenschaft miteinander zu vergleichen, und weil der B-Text auf diesen Grundsätzen zu beruhen scheint, darum sind heute die meisten Gelehrten der Meinung, dass er uns im Ganzen den reinsten Text bietet. Wie schade, dass dieser urchristliche Gelehrte um 100 bis 150 keine einzige Urschrift mehr einsehen konnte. Wie leicht und zuverlässig wäre sonst das Ergebnis seiner Herausgeberarbeit gewesen. Der D-Text, auch westlicher Text, der führende Vertreterkodex D und Altlateiner. Der Urheber dieser merkwürdigsten aller Textgruppen soll ein Herausgeber gewesen sein, der sich in seiner Arbeit unabhängiger fühlte. Er behandelte den Text freier, er veränderte Wendungen nach seinem eigenen Geschmack, fügte eher etwas ein, als dass er etwas ausließ. So etwa muss man sich die Entstehung des D-Textes denken. Dieser von Kenyon skizzierte Revisionist müsste offenbar ein großer Deuter und selbstherrlicher Besserwisser gewesen sein. Ein Gelehrter, der bei seinen Operationen die verlorenen Autographen gewiss nicht vermisste. Er wäre auch der ahnungsvolle Mann gewesen, der schon im 2., 3. Jahrhundert ein Bewusstsein davon besaß, dass in späteren Zeiten einmal der Abendmahlskelch Kämpfe entfachen würde, weshalb er sich verpflichtet fühlte, in dieser Richtung hin rechtzeitig textliche Vorsorgen zu treffen. Kenyon unterscheidet noch einen Y-Text und einen E-Text. Man kann natürlich solche Untergruppen aufgrund bestimmter gemeinsamer Besonderheiten von den Hauptfamilien abspalten. Dies Verfahren hebt aber nicht die prinzipielle Bedeutung auf, die den drei textlichen Oberherrschaften zukommt. Nicht anders und nicht besser, als es mit obigen Vorstellungen bezüglich der Entstehung der Textgruppen bestellt ist, fallen die Erklärungsversuche anderer Bibelwissenschaftler aus. Es ist kein Wunder. Wissen wir doch, dass es sich auch hier wieder um eine der vielen von den Kugeldrehern künstlich geschaffenen Überlieferungssituationen handelt, die mit vernünftigen Argumenten nicht begreiflich gemacht werden können. Es bedarf nur zweier Hinweise, um den Fantasiecharakter der angeblich urchristlichen Vorgänge hinsichtlich der Textgestaltung klar hervortreten zu lassen.